Kundgabe 2288. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.4.1942. Das Wesen der ewigen Gottheit. Das Wesen der ewigen Gottheit ist mit menschlichem Verstande nicht zu fassen. Dagegen einem liebenden Herzen eher verständlich, denn um Gott zu ergründen, muss der Mensch von Liebe erfüllt sein, da die Liebe die Ursubstanz der ewigen Gottheit ist und Gleiches von Gleichem nur begriffen werden kann. Gestaltet sich der Mensch zur Liebe, dann wird ihm nichts mehr fremd oder unerklärlich sein. Und so vermag er auch in das Wesen der ewigen Gottheit einzudringen. Denn es ist sein Geist, der ihn einführt in das Wissen. Und sein Geist kann ihm völlige Aufklärung geben, weil er selbst ein Teil der ewigen Gottheit ist. Gott ist in sich Licht und Kraft, das heißt, allwissend und allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Er ist die Liebe in höchster Potenz. Er ist ein Wesen, das alle Vorzüge in sich vereinigt, das also höchst vollkommen ist. Er ist unbegrenzt, das heißt, weder an Zeit noch an Raum gebunden. Nirgends ist sein Anfang und sein Ende. Was er will, das geschieht. Er weiß um ein jedes Geschöpf in der Welt, und sein Geist beherrscht das ganze Weltall. Und also äußert sich immer und überall der Geist Gottes, Liebe, Weisheit und Kraft. Dies ist der Anbeginn. Die Liebe hat alles zum Leben erweckt, was ist. Die Weisheit gab einem jeden Schöpfungswerk seine Aufgabe. Und die Kraft Gottes sorgt für das Bestehen dessen, was die Liebe erstehen ließ. Ohne die Kraft wäre die Liebe und die Weisheit Gottes ein leerer Begriff. Denn es wäre nichts ausführbar, weil dazu die Kraft erforderlich ist. Die Kraft aber würde nichts Vollkommenes erstehen lassen, wenn nicht die Weisheit beim Erschaffen bestimmend wäre, die jedem Ding Zweck und Ziel gab, ansonsten wieder nichts Vollkommenes zu denken wäre. Gott aber ist höchst vollkommen, und darum wird auch alles, was aus ihm entstanden ist, gleichfalls vollkommen sein und eine gewisse geistige Ordnung aufweisen. Die Wesenheit Gottes ist etwas überaus Vollkommenes und doch dem Menschen Unerklärliches, denn irdische Gesetze schalten völlig aus. Und für das Wissen um überirdische Gesetze ist der Mensch nicht aufnahmefähig. Also wird er die Wesenheit Gottes erst dann erklären und bejahen können, wenn er seine irdische Leibeshülle verlassen hat und selbst in das Reich der Geister Eingang gefunden hat. Dann fallen alle irdischen Gedanken ab, und die Seele vermag nun eher, das Wesen der ewigen Gottheit zu ergründen. Amen.